Kundgabe 6472, empfangen durch Bertha Dudder am 10.02.1956. Auswirkung des Wortes im Jenseits. Alle geistigen Gespräche, jede geistige Arbeit, jeden geistigen Gedanken verfolgen alle die Seelen im jenseitigen Reich, die einmal Gelegenheit hatten, mein Wort durch euch zu vernehmen. Es ist ein Erlösungswerk von größtem Ausmaß, das mit eurer Hilfe getan wird, weil eine einzige frei gewordene Seele nun ihre ganze Aufgabe darin sieht, mitzuhelfen an der Erlösung der Seelen, die noch in der Tiefe schmachten. Und jede Seele hat großen Anhang, teils durch Erdbindungen, teils durch gleiche Gesinnung der Seelen in ihrer Umgebung. Und darum wird auch eine jede erlöste Seele wieder einen großen Wirkungskreis finden, aber deshalb immer wieder zu euch zurückkehren, um sich die Nahrung zu holen, die sie wieder austeilen will. Und ihr Menschen könntet es glauben, dass ihr mir damit einen Dienst erweiset, dass ich euch wahrlich entlohnen werde. Denn das sicherste und wirksamste Mittel, um die Seele der Finsternis zu entreißen, ist mein Wort, das ihnen aber nicht ertönen kann, solange sie sich nicht freiwillig mir zuwenden. Ihr Menschen aber könntet eine Brücke bilden zwischen jener Welt der Finsternis und mir. Und ich kann, ohne widergesetzlich zu wirken, auf jene Seelen einen Einfluss ausüben, wenn ihr mich durch euch zu ihnen reden lasset. Diese meine Ansprache verfehlt nicht ihre Wirkung, besonders bei den Seelen, die lange schon in Finsternis schmachten, die sich nach Befreiung sehnen und die in meinem Wort einen Lichtstrahl erblicken, der sie beglückt. Die Finsternis dieser Seelen ist undurchdringlich, aber es steigen in diese Finsternis hilfsbereite Seelen hinab und sie fordern die Seelen auf, ihnen zu folgen, weil auch erst der Wille dieser Wesen erforderlich ist, um ihnen nun etwas anbieten zu können, was ihnen emporhilft. Manche folgen nur widerwillig, aber sie machen einen Versuch, ihrem Los zu entfliehen. Und nur der geringste Wille erfährt Stärkung. Denn ich weiß um jede Regung und jeden Gedanken und bedenke auch eine jede Seele demgemäß. Aber auch in dem Reiche der Dämmerung weilen Wesen schon undenklich lange Zeiten hindurch, die darum nicht in lichtvollere Gegenden kommen können, weil sie das ewige Licht nicht anrufen, weil sie Jesus Christus nicht kennen oder anerkennen und ihr verfinsterter Geisteszustand sie nicht zu lichtvollen Gedanken kommen lässet. Auch dort ertönen die Lockrufe, die Aufforderung, sich zu versammeln, wenn bei euch mein Wort ertönet. In großen Scharen umgeben sie euch, zuerst gleichgültig eure Arbeit verfolgend, bis sie aufmerksam werden auf die Lichtstrahlung, die von euch ausgeht, so wie ihr die Bindung hergestellt habt mit mir und ich zu euch reden kann. Diese Lichtstrahlungen ziehen sie an und bald empfinden sie auch ihre Wohltat an sich selbst. Und ist dies einmal eingetreten, dann werden sie nicht mehr von euch gehen. Sie werden immer nur harren, bis das Licht wieder aufblitzt und immer heller wird es auch in ihnen selbst werden. Es werden Fragen auftauchen, die ihnen beantwortet werden, von unerkannt unter ihnen weilenden Führern. Und so löst sich eine Seele nach der anderen aus ihrer Finsternis oder ihrem Dämmerbereich. Und Scharen erlöster Seelen sammeln nun wieder ihren Anhang um sich und führen alle in euren Kreis. Und alle kann ich selbst nun ansprechen, ohne einen Willenszwang ausgeübt zu haben, weil ihr Menschen dazu in Liebe eure Hilfe geboten habt, weil ihr glaubet und darum tut, was euch allen zur Erlösung verhilft, weil ihr selbst horchet auf meine Ansprache und nun unzählige Seelen sich daran beteiligen können. Ihr seid mir in Wahrheit Diener geworden und eure Arbeit ist eine gesegnete. Erstreckt sie sich doch auch auf das geistige Reich und seine Bewohner, deren Zahl ihr nicht ermessen könnet. Denn überall werden sich die Seelen einfinden, wo mein Wort angehört oder gelesen wird. Und darum wird auch jede Tätigkeit gesegnet sein, die der Verbreitung meines Wortes gilt, dass ich selbst euch aus der Höhe zugehen lasse. Denn eines nur ist wichtig, dass sich meine Geschöpfe verbinden mit mir, sei es auf Erden oder auch im jenseitigen Reich, dass sie zu mir finden in Jesus Christus und mich nun anrufen, auf dass ich sie als Kinder an mein Herz ziehe und sie ewig selig machen kann. Amen.